Pickmich.de ist eine Internetseite, auf der Schüler ihre Lehrer bewerten, benoten. Die Seite gibt es seit Jahren, Ärger drumherum auch. Eine Lehrerin hat gegen die Seite geklagt, dagegen, dass sie da auftaucht und beurteilt wird, hat in Köln schon vor dem Oberlandesgericht verloren. Und heute nun hat sich in Karlsruhe der Bundesgerichtshof mit dieser Angelegenheit beschäftigt und hat ebenfalls entschieden, die Klage der Lehrerin zurückzuweisen. Spickmich ist legal, Schüler dürfen ihre Lehrer im Internet benoten. Aber ist das gut? Dürfen heißt ja nicht sollen. Das ist das Thema unserer Debatte jetzt unter der 00800 22 54 22 54. Möchte ich von Ihnen wissen, was Sie davon halten, wenn Schüler öffentlich im Internet ihre Lehrer benoten. 00800 22 54 22 54. Schüler benoten Lehrer im Internet. Der Bundesgerichtshof hat vor ungefähr einer halben Stunde festgestellt, das ist auch legal, so rechtlich ist dagegen nichts zu sagen. Wörtlich sagt der Bundesgerichtshof, das Recht der Schüler auf Meinungsaustausch und freie Kommunikation überwiege das Recht der klagenden Lehrerin auf ihre informationelle Selbstbestimmung. Klingt ein bisschen kompliziert, Sie können es gerne auch einfacher ausdrücken. Lehrer beurteilen ihre Schüler im Internet. Ihre Lehrer im Internet, sollen sie das tun oder nicht? 00800 22 54 22 54 ist ja ein Internetthema. Insofern hören Sie mich schon rascheln. Wir haben einige E-Mails bekommen, zum Beispiel von Wolfgang Kripale, leider nicht dazu schreibt, wo er herkommt. Er schreibt aber: Ich bin selber Lehrer, aber ich denke, Schüler sollten das Recht haben, meinen Unterricht zu bewerten. Ich tue das ja umgekehrt auch das ganze Schuljahr. Was für mich gegen Spickmich spricht, ist, dass hier anonym bewertet werden kann. Ich kann also alte oder neue Rechnungen mit meinem Lehrer ausfechten und ihm so eine reinwürgen. Und Wolfgang Kripale fragt sich hier, ob das der Sinn einer solchen Bewertung sein könnte. E-Mail ist auch gekommen von Christian Fuchs. Der schreibt: Schüler und Schülerinnen sollten nicht das Recht haben, ihre Lehrkräfte via Internet zu beurteilen. Es geht ja um Datenschutz, um die Wahrung der persönlichen Unantastbarkeit. Wer lässt sich denn schon gerne übers Internet, also vor einem Millionenpublikum, vor Jugendlichen beschimpfen? Es sind ja eigentlich schon beide möglichen Meinungen. Wir gehen jetzt ans Telefon. 00800 22 54 22 54. Sollten Schüler ihre Lehrer im Internet bewerten dürfen? Barbara Fröhlich aus Denkendorf in der Nähe von Stuttgart ist unsere erste Anruferin. Guten Tag, Frau Fröhlich. Ja, guten Tag. Ich finde das Urteil erstmal positiv. Ich denke, man muss oder sollte auch Schülern ein Forum geben, in dem sie ihre Meinung ausdrücken können. Aber zur ganzen Diskussion, man könnte sich das Ganze eigentlich sparen. Ich meine, Punkt ist doch, Lehrer werden nicht beurteilt oder benotet oder bewertet. Es müsste eigentlich möglich sein, Lehrer regelmäßig einmal im Schuljahr von ihren Klassen per standardisierten Fragebogen eine Rückmeldung zu geben. Mhm. Ist es denn nicht einfach auch wichtig für mich selbst, um meine Arbeit beurteilen zu können, wie komme ich denn überhaupt an? Mache ich meinen Stoff richtig? Funktioniert das Ganze? Wie komme ich bei den Schülern an? Das muss ja nachher überhaupt nicht öffentlich gemacht werden. Aber es wäre halt wichtig, einfach als Selbstkontrolle, um auch zu sehen, wie ist es eigentlich. Möglicherweise auch, um in der Schule mit einem beratenden Gremium darüber zu reden. Wie kann man das Ganze auswerten? Was kann ich daraus lernen? Funktioniert das so überhaupt? Ich denke, da haben wir eine mangelnde Bewertungskultur. Frau Fröhlich, ich danke Ihnen für den Anruf. Ja, gerne. Ich wünsche, dass sich in Ihrem Sinne was ändert und gehe weiter nach Dortmund zu Gunther Reimann. Auch das ein Lehrer. Schönen guten Tag, Herr Reimann. Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Also ich habe per se kein Problem, dass man bewertet wird als Lehrer im Internet bei Spickmich. Hab selber da aber noch nicht reingeguckt, also weiß mich jetzt auch nicht weiter interessiert. Weil ist, Moment, ist das so ein bisschen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß oder interessiert es Sie wirklich nicht? Beides. Ich denke schon, dass ich das ziemlich gutes Feedback mit meinen Schülern habe, dass ich das mitbekomme. Und ich bin auch in meinem Unterricht für Kritik offen. Und an unserer Schule ist es auch üblich, dass wir so Fragebogen verteilen, wo die Schüler sich äußern können, wie sie halt mit dem Unterricht und der Schule so zufrieden sind. Wie ist das denn im Internet mit der Anonymität? Denn wir wissen ja alle, wenn Leute nicht zugeben müssen, wer sie sind, dann können sie manchmal erstaunlich viel Freiheit für sich in Anspruch nehmen. Ja, aber ich denke mal, ein guter Lehrer braucht da keine Angst vor haben. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, aber wenn da habe ich einfach keine Angst vor. Nehme ich zur Kenntnis, Herr Reimer. Dann danke ich auch Ihnen für den Anruf. Darf ich nur kurz was sagen? Ja, dürfen Sie. Mir wäre noch wichtig, einfach mal so zu sehen, ob Richter damit klarkommen würden, wenn sie beurteilt würden. Also das möchte ich nur so viel Sand am Ende hinzufügen. Es müsste ja jetzt eigentlich gleiches Recht für alle gelten, auch für Ärzte und sowas. Genau. Darüber würde ich mich freuen. Verklagmich.de oder so im Internet. Ja, auch. Genau, richte mich. Das, ja, richte mich, das wäre ein sehr schöner Titel. Das finde ich ein interessanter Gedanke. Danke Ihnen für den Anruf, Herr Reimann. Ich danke Ihnen auch. Tschüss nach Dortmund. Wir gehen weiter nach Bremen zu Thomas Frieseke. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sind Sie auch Lehrer? Nein, ich bin kein Lehrer. Ich war mal Schulsprecher. Ach, haben wir was gemeinsam, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Wie sehen Sie das mit der Beurteilung von Lehrern durch Schüler im Internet? Ich denke das so, man muss mehr Demokratie wagen, muss es auch sagen dürfen, was man von Lehrern hält. Da gibt es auch Schülerzeitungen zum Beispiel, da kann man es auch machen. Die werden aber manchmal auch unterdrückt von der Schule oder von den Lehrern. Die mögen das nicht so gerne. Manchmal. Das war damals meine Erfahrung. Und ich kann nur sagen, ich bin dafür, dass das weitergeht, dass die Schüler sich äußern dürfen. Aber Herr Friese, kurz noch. Nur die, sagen wir mal, diffamierenden Äußerungen oder was in Unterleib geht oder sowas oder unter der Gürtellinie ist, das ist eine Sache der Ethik. Das müssen die Schüler auch sehen, dass sie das nicht dürfen. Aber werden dürfen sie das. Ne? Aber das ist Gesetze und an die muss man sich halten. Man ist ein Demokrat auch als Schüler. Da haben Sie ja völlig recht, Herr Friesecke. Aber Sie müssen sich eigentlich nur bei jeder beliebigen Tageszeitung, ich will gar keine nennen, die Zeitungen können auch nichts dafür, mal die Internetseite angucken, irgendeinen Artikel, der so ein bisschen ein schwieriges Thema behandelt und gerne Hartz IV oder ähnliche Thematiken und dann mal gucken, was die Leute unten an Kommentaren schreiben. Das Schlimmste wird ja schon gelöscht. Es ist ja nur das, was also grundsätzlich rechtlich noch möglich ist. Diese Anonymität im Internet, und da kommen wir auf Spick mich und Ähnliches zurück, die ist aber doch so ein bisschen heikel, denn wer nicht zugeben muss, wer er ist, der ist ja oft auch so ein bisschen hemmungslos. Also die Sache ist die, ob man das anonym machen muss, das ist eine andere Frage, dass man das bewerten darf, da bin ich auf jeden Fall dafür, und man darf auch veröffentlichen in Zeitungen, ich habe auch mal eine Zeitung gehabt, hier den Urknall hier zum Beispiel, in Bremen-Nord, und dann, gut, entweder die Redaktion haftet dafür, oder der einzelne Autor, der haftet dafür. Und dann ist er nicht mehr anonym. Wenn er nicht unterschreibt, haftet die Redaktion dafür. Und das ist halt so. Und dann muss man sich das halt angucken, was man veröffentlicht. Dafür ist dann der Server oder sich da zuständig. Dafür gibt es ja eine Ethik, auch im Internet. Aber grundsätzlich muss es doch so sein, dass man da veröffentlichen darf und auch bewerten darf. Ja, Herr Friesecke, ist klar geworden. Jetzt lassen wir noch mal ein zu Wort kommen. Ist nämlich auch der einzige, den wir jetzt haben, Herr Friesecke, weil bisher waren ja alle dafür, was mich überrascht. Aber es ist jetzt nicht so, dass absolut alle dafür sind, glaube ich. Hans-Peter Köppe ist jetzt am Telefon. Tag, Herr Köppe. Guten Tag. Sie sind nicht dafür, ne? Ich bin nicht dafür, denn ich meine, dass Schüler erst einmal etwas werden wollen und dass ihnen auch die Kompetenz fehlt, die Fähigkeit, einen Lehrer zu beurteilen. Diese haben sie nicht. Vergleichen wir das mit Leserzuschriften in der Zeitung. Da steht der Name, häufig auch noch der Ortsteil, in dem der Leser wohnt. Die Schüler aber machen es anonym. Da wird wohl mancher Schüler auch, weil er vielleicht eine schlechte Note bekommen hat, seinen Frust äußern und den Lehrer negativ beurteilen. Was ist die Lösung? Wir haben ja schon gehört, Herr Köppe, ist aber andererseits ja, hat ja die erste Dame, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, die Frau Fröhlich aus der Nähe von Stuttgart gesagt, es gibt aber gar keine Möglichkeit, Lehrer zu bewerten, was auch für die Lehrer nicht gut ist, weil sie kein Feedback bekommen. Was ist also die Lösung? Die Lehrer werden im Lehrerkollegium sich unterhalten. Ja, das ist ja von innen, das ist ja nicht von außen. Das ist ja eine Krähe, hackt der anderen kein Auge aus. Die Frage ist, ob es von außen irgendwas gibt. Es gibt Elternsprechstunden. Da können die Schüler ihren Eltern sagen, wenn ihr jetzt hingeht, Vater oder Mutter, dann bitte sagt das mit der X oder dem Y, bin ich nicht einverstanden, ich verstehe nicht so richtig, was er sagt. Aber hier, ich finde, das ist zu viel Demokratie. Zu viel Demokratie, Herr Köppe. Ich danke Ihnen für den Anruf. Das nehmen wir mal als Schlusswort zur Kenntnis. Danke allen, die sich gemeldet haben, auch per E-Mail. Es ist ein Internetthema. Insofern habe ich auch ein bisschen geraschelt. Urteil in Karlsruhe steht allerdings fest. Die Richter sehen das anders als Herr Köppe gerade. Das ist nicht zu viel Demokratie. Spickmich.de bleibt legal. Legal wird vielleicht sehr bald auch das Fleisch vom Nachwuchs geklonter Tiere werden. Sie haben das vielleicht gestern mitbekommen. Die EU plant da einiges. Was das alles genau bedeuten könnte, das besprechen wir nach den Nachrichten.